Wenn Sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder sonst ein Schlupfloch fänden, würden Sie sich wahrlich dorthin wenden, und zwar fluchtartig.